Menschen in diesen Tagen die sowjetischen Zeitungen. Die in dem Appell genannten Zahlen sind in der Tat erschreckend. Täglich werden 15.000 bis 17.000 Waggons in den verschiedensten Bahnhöfen des Landes nicht entladen. Eine Warteschlange von ca. 16.000 Waggons hat sich deshalb gebildet. In den Häfen am Schwarzen Meer und an der Ostsee warten 69.000 Tonnen Zucker auf Entladung, 9.300 Tonnen Tee, 2.400 Tonnen Kaffee, 14.000 Tonnen Speiseöl und 1.300 Tonnen Waschpulver. In einer Eisenbahnstation an der Grenze zu Rumänien stehen 170 Waggons mit Tabakwaren. Aus dem Hafen Tallinn werden Schuhe, Kleidungsstücke und andere Gebrauchsgüter nicht abtransportiert. Die meisten dieser Güter sind mittlerweile in der Sowjetunion sogenannte Defizitwaren und werden auf Bezugsscheine vergeben. Aus diesem Grunde fordert die Gewerkschaftsleitung alle Mitarbeiter des Handels, der Eisenbahnen, der Lkw-Branche sowie in den See- und Flughäfen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Frachtverkehr zu normalisieren. Die Situation auf dem Verbrauchermarkt, heißt es in dem öffentlichen Brief, hat sich derart im Lande verschlechtert, dass immer neue Warengruppen unter die Mangelwirtschaft fallen. Schlechter als je zuvor verlaufe die Einmietung von Kartoffeln sowie die Lagerung von Obst und Gemüse für den bevorstehenden Winter. Die Maßnahmen der Regierung, die Produktion der Grundnahrungsmittel zu erhöhen und im Ausland zusätzliche Konsumgüter zu kaufen, werde durch schwere Fehler im Transportwesen sowie bei der Be- und Entlagerung vereitelt, klagt die Gewerkschaft. So hätten sich insgesamt in den Häfen, auf den Bahnhöfen und in den Containerlagern Konsumgüter im Werte von mehreren Millionen Rubel angehäuft. Als Sofortmaßnahme schlägt die Gewerkschaft den Arbeitskollektiven vor, rund um die Uhr zu arbeiten sowie Rentner und Studenten zusätzlich einzustellen. Die Einlieferung der Fracht in die Handelslager und Terminals solle strengstens überwacht werden, um den Verlust der Waren, wie es heißt, zu spekulativen Zwecken zu unterbinden. Der Minister für Eisenbahn, Nikolai Konarjew, hatte gestern erklärt, dass aufgrund der ethnischen Unruhen 100.000 Waggons nicht im normalen Eisenbahnverkehr zur Verfügung stehen. Den dadurch entstandenen Verlust für die sowjetische Volkswirtschaft bezifferte er auf 1,3 Milliarden Rubel. Denken, meine Damen und Herren, ist jetzt in der DDR erste Bürgerpflicht, so formulierte es jedenfalls heute Morgen die Neue Zeit, das Zentralorgan der CDU in der DDR. Und dass im anderen deutschen Staate bereits heftig gedacht wird, das beweist die ungeahnte Flut an unterschiedlichsten Meinungsäußerungen, die im Gegensatz zu früheren Zeiten heute tagtäglich aus der DDR kommen, die auf der Straße dort ebenso geäußert werden wie zunehmend auch in den DDR-Medien. Was feststeht, ist, dass sich innerhalb nur einer Woche die Spielregeln in der DDR völlig geändert haben und dass jetzt selbst Erich Honecker von Veränderungen zumindest redet. Wir warten heute Mittag mit einer kurzen Bilanz der Ereignisse dieser Woche in der DDR auf. Kahle hat sie für uns zusammengefasst. Ja, da war ich wohl etwas schneller als die Technik draußen vor der Scheibe. Von den Massendemonstrationen am Wochenbeginn bis zur gestrigen Freilassung der festgenommenen Demonstranten, bis zum Gespräch auch von Erich Honecker mit den Vorsitzenden der Blockparteien in der DDR. Eine ereignisreiche Woche für die DDR war das und auch für uns. Ingo Kahne fasst sie zusammen. Auch die Staats- und Parteiführung der DDR kann und wird auf die Dauer diesen Ruf nach Freiheit und Selbstbestimmung nicht ignorieren können. DDR-Nachrichten. In den Abendstunden des 7. Oktober versuchten in Berlin Randalierer, die Volksfeste zum 40. Jahrestag der DDR zu stören. Im Zusammenspiel mit westlichen Medien rottenten sie sich am Alexanderplatz und Umgebung zusammen und riefen republikfeindliche Parolen. Der Besonnenheit der Schutz- und Sicherheitsorgane sowie der Teilnehmer an den Volksfesten ist es zu verdanken, dass beabsichtigte Provokationen nicht zur Entfaltung kamen. Die Rädelsführer wurden festgenommen. Stefan Hermlin, SED-Mitglied, Schriftsteller. Das heißt, dass wir über eine Presse und über ein Fernsehen verfügen, die einer fortgeschrittenen sozialistischen Gesellschaft nicht würdig sind. Ich kann keine andere Erklärung finden als eine Loslösung von der Realität, ein tiefer Unglaube an das eigene Volk und die groteske Vorstellung, dass, wenn ich Leute von Informationen ausschließe, sie sich keine Gedanken machen werden. Aktuelle Kamera. Die Randalierer haben ins Visier genommen, was hier aufgebaut wurde und weiter aufgebaut wird, eben den Sozialismus. Das ist auch der Auftrag der Reporter aus dem Westen, wenn sie sich in unserem Berlin zum Schrittmacher antisozialistischer Attacken machen, ja Aktionen direkt dirigieren. Einen Tag später die Erklärung des SED-Politbüros. Der Sozialismus braucht jeden. Er hat Platz und Perspektive für alle. Er ist die Zukunft der heranwachsenden Generationen. Gerade deshalb lässt es uns nicht gleichgültig, wenn sich Menschen, die hier arbeiteten und lebten, von unserer Deutschen Demokratischen Republik losgesagt haben. Es geht um die Weiterführung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es geht um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und ihren Nutzen für alle. Um demokratisches Miteinander und engagierte Mitarbeit. Um gute Warenangebote und leistungsgerechte Bezahlung. Um lebensverbundene Medien, um Reisemöglichkeiten und gesunde Umwelt. Will jetzt auch die SED-Führung Veränderungen? Stefan Heim, DDR-Schriftsteller. Das ist ein Indiz dafür. Aber es ist doch wahrscheinlicher eher, dass sie wollen, dass sie auch in die Sache hineinkommen können und mitmachen können und so viel wie möglich von den alten Verhältnissen, von den alten Strukturen, in denen sie die ausschließliche Macht hatten, dass sie so viel wie möglich von diesen Verhältnissen erhalten möchten. Professor Kurt Hager, 77, ist einer der Angesprochenen. Sozialismus in der DDR wird weiter erstarken. Der Sozialismus wird vollkommener werden. Er ist auf dem besten Wege, würde ich sagen, wenn wir uns gemeinsam bemühen, die Probleme zu lösen, die im täglichen Leben zu lösen sind und in der gesamten Gesellschaftsentwicklung. Eine neue Perücke drauf, ein Bärtchen angeklebt und nun steht der neue Sozialismus da. Nee, ein wirklicher Sozialismus wird sich nicht machen lassen können mit dem alten Apparat. Nach ihrer Ausbürgerung durch die DDR-Botschaft in Warschau sollen die ersten 49 der etwa 1300 DDR-Flüchtlinge morgen in den Westen ausreisen dürfen. Unklar ist nach wie vor, wie sie aus Warschau in die Bundesrepublik Deutschland kommen sollen. Ost-Berlin hat eine Beförderung der Flüchtlinge durch Sonderzüge der Reichsbahn über das Gebiet der DDR abgelehnt. Die Flüchtlinge hatten heute von der DDR-Botschaft in Warschau vorläufige Personalpapiere erhalten und die Zusicherung, in ein Land ihrer Wahl gehen zu können. In ihren Quartieren in der polnischen Hauptstadt wurden den Ausgebürgerten Pässe der Bundesrepublik Deutschland übergeben. Unterdessen ist der Strom der Flüchtlinge erneut gestiegen, die über Ungarn in die Bundesrepublik kommen. In den vergangenen 24 Stunden passierten knapp 1900 ehemalige DDR-Bürger die Grenze. In der bundesdeutschen Botschaft in Prag halten sich nach Angaben des Bonner Auswärtigen Amtes 60 DDR-Flüchtlinge auf. Noch mehr Menschen als in der vergangenen Woche haben am Abend in Leipzig nach den schon zur Tradition gewordenen Friedensgebeten für Reformen in der DDR demonstriert. 100.000 oder mehr waren es diesmal. Zur Entwicklung der DDR an diesem Abend gleich nähere Informationen. In Warschau warten einstweilen die ersten 46 von insgesamt etwa 1500 Menschen aus der DDR, die sich an die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland gewandt hatten, auf ihre Ausreise. Auch dazu ein Bericht. Weiter im Programm: die Umweltschutzkonferenz der KSZE-Staaten in Sofia, das der Aussöhnung dienende Treffen zwischen dem ägyptischen Präsidenten Mubarak und dem libyschen Potentaten Gaddafi, Proteste der arabischen Bevölkerung Jerusalems gegen die Absicht jüdischer Fanatiker, auf dem Tempelberg den Grundstein für den dritten Tempel zu legen, die Jahrespressekonferenz des Goethe-Instituts, die Eröffnung der Biotechnika, der Internationalen Messe für Biotechnologie in Hannover, ein Streitgespräch über das Thema Wohnungsnot in der Bundesrepublik sowie Informationen vom zeitweilig krisenhaften Geschehen an den internationalen Börsen. Zunächst aber zu den Vorgängen in der DDR. Außergewöhnlich schnell und im Stil der neuen Lebensverbundenheit der gelenkten Medien meldete die Aktuelle Kamera, die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens, heute Abend, Bilder, aber nicht wortlos, die neue Massendemonstration in Leipzig. Selbst in der Aktuellen Kamera war von mehreren 10.000 Bürgern die Rede, sodass die Einschätzung aus Teilnehmerkreisen, es seien mindestens 100.000 Demonstranten gewesen, die sich nach den Friedensgebeten zusammengefunden hätten, als durchaus realistisch anzusehen ist. Hören Sie Hartwig Heber. Deutlich mehr Menschen noch als vor einer Woche haben diesmal an den Friedensgebeten und der anschließenden Demonstration durch die Leipziger Innenstadt teilgenommen. Nach der Schätzung von Augenzeugen waren es mindestens 100.000. Manche Angaben gehen sogar noch weit darüber hinaus. Wiederum hielten sich die Sicherheitskräfte deutlich zurück. Sie traten nach außen hin kaum in Erscheinung. Ein und zum Teil noch ein weiteres Mal umrundete die Menge mit dem Umzug die gesamte Innenstadt über den Ring. Neben Sprechchören wurden erstmals auch Transparente sowie Plakate mit dem Bild von Gorbatschow registriert. Reisefreiheit und Visafreiheit für Fahrten in die Tschechoslowakei wurden als neue Forderungen aufgestellt. Wiederholt wurden die Aufrufe zur mehr Demokratie und zur Zulassung oppositioneller Gruppen. Daneben waren auf Transparenten auch Slogans wie freie Wahlen und die Mauer muss weg zu lesen. Erstmals nahmen auch die DDR-Medien von den Ereignissen Kenntnis. Sowohl das Fernsehen als auch die Nachrichtenagentur ADN berichteten noch am gleichen Abend in Meldungen über die Demonstration von, wie es hieß, Zehntausenden von Bürgern. Der Zurückhaltung der Sicherheitskräfte sei es zu verdanken gewesen, dass es zu keinen Ausschreitungen gekommen sei, hieß es weiter in der Meldung. Die Menge hatte sich, wie aus Leipzig zu erfahren war, nach den in fünf Kirchen abgehaltenen Andachten wiederum auf dem Karl-Marx-Platz vor der Oper versammelt und war anschließend den Stadtring heruntergezogen. Wie bei den vorangegangenen Malen ging es am Hauptbahnhof und am Gebäude der Staatssicherheit vorbei. Zu irgendwelchen Zwischenfällen kam es auch diesmal nicht. Gegen 20.30 Uhr hätten sich die Menschen allmählich zerstreut. Erstmals konnten auch Transparente mitgeführt werden, ohne dass die Sicherheitskräfte sofort zugriffen und die Tücher heruntergerissen hätten. In Ost-Berlin sind die täglichen Andachten in der Gethsemane-Kirche unterdessen eingestellt worden. Dort soll es nur noch einmal wöchentlich einen Gottesdienst für die während der Demonstrationen Festgenommenen geben. Die Mahnwache wird allerdings fortgesetzt. Unklar ist, wie viele der Demonstranten sich derzeit noch in Haft befinden. Es sollen jedoch entgegen einer Ankündigung des Generalstaatsanwalts noch nicht sämtliche Personen wieder auf freien Fuß gesetzt worden sein. Überdies laufen, wie inzwischen bekannt wurde, auch gegen die Freigelassenen die Ermittlungs- und Strafverfahren weiter. Es soll auch in beträchtlichem Umfang zu Haftstrafen gekommen sein. Aus diesem Grund sollen die Mahnaktionen auch noch nicht gänzlich eingestellt werden. Immerhin hat die Ostberliner Polizeiführung inzwischen Übergriffe ihrer Beamten während der vergangenen Demonstrationen eingeräumt. Gegenüber dem Vorstand des Verbandes Bildender Künstler soll der stellvertretende Polizeipräsident Dietze versichert haben, diesen Vorwürfen werde nachgegangen. Er soll auch eine Bestrafung der Schuldigen zugesagt haben. Bislang liegen, wie es heißt, für Ostberlin allein 150 Berichte von Betroffenen vor, die übereinstimmend solche Übergriffe bezeugten und die auf ein methodisches Vorgehen der Polizei dabei schließen ließen. Die Zahl der Menschen aus der DDR, die sich mit ihrem Ausreisewunsch neuerlich an die Botschaft der Bundesrepublik in Warschau gewandt haben, ist inzwischen auf 1500 gestiegen. Die ersten von ihnen erhielten heute von der DDR-Botschaft in Polen ihre Ausreisepapiere und sollen morgen in die Bundesrepublik gebracht werden. Bis zur Stunde steht nicht fest, ob sie mit dem Schiff über die Ostsee oder mit gecharterten Flugzeugen ausreisen werden. Sicher ist nur, dass die DDR nicht noch einmal einen Transit per Bahn über ihr eigenes Gebiet riskieren möchte. Aus Warschau Thomas Urban mit Einzelheiten. Die vorletzte Hürde ist genommen, aber die Zeit des Wartens ist noch nicht vorbei. Die ersten 46 der DDR-Bürger, die in der bundesdeutschen Botschaft in Warschau Zuflucht suchten, haben ihre Ausreisedokumente erhalten. Wenn man es juristisch betrachtet, muss man genau sagen, die 46 ehemaligen DDR-Bürger. Denn die DDR-Botschaft in Warschau hat ihrem Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft stattgegeben. Am frühen Nachmittag waren sie mit Bussen, die die bundesdeutsche Vertretung angemietet hatte, zur DDR-Botschaft gebracht worden. Dort mussten sie ihre Pässe abgeben und erhielten stattdessen eine provisorische Identitätskarte, die sie zur Ausreise in ein Drittland berechtigt. Der DDR-Botschafter Jürgen van Zwoll empfing sie persönlich am Portal seiner Mission, nicht ohne zu verkünden, dass es auf eine Initiative der DDR zurückzuführen sei, wenn es nun eine humanitäre und pragmatische Lösung gäbe, wie er es nannte. Für die 46 nunmehr ehemaligen DDR-Bürger hatten gestern und vorgestern Kuriere des Roten Kreuzes ausgefüllte Anträge auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft in die DDR-Botschaft gebracht. Diese nimmt pro Tag vorerst allerdings nicht mehr als 50 Anträge an. Ihre Bearbeitung dauert 24 Stunden. Es wird also keinen Massentreck geben wie an den vergangenen beiden Wochenenden. Bis jetzt ist noch nicht geklärt, wie die ehemaligen DDR-Bürger Polen verlassen sollen. Die bundesdeutsche Vertretung verhandelt noch mit der polnischen Fluggesellschaft LOT über Charterflüge. Ohnehin ist nur davon die Rede, dass auf einmal nur rund 100, höchstens aber 150 Personen ausgeflogen werden sollen. Diese Begrenzung diktiert schon allein die Bearbeitung der Anträge durch die DDR-Botschaft. Im Gespräch ist auch eine Fähre von einem der polnischen Ostseehäfen nach Travemünde. Eine Fähre könnte auch die zahlreichen Personenwagen mitnehmen, mit denen die DDR-Bürger nach Warschau gekommen sind. Fest steht nur, dass es keinen Sonderzug geben wird, wie an den beiden letzten Wochenenden. DDR-Botschafter van Zwoll meinte dazu kurz und knapp, eine Berührung von DDR-Territorium ist ausgeschlossen. Er stellte gleichzeitig in Aussicht, dass seine Botschaft demnächst mehr Anträge als 50 pro Tag werde annehmen können. Denn wenn es bei der bisherigen Regelung bleibt, wird die Zahl der ausreisewilligen DDR-Bürger in Warschau nicht so bald abnehmen. Vielmehr ist der Zustrom größer als die Zahl der Ausreisenden. Allein heute sind weit mehr als 200 gekommen, überwiegend junge Leute zwischen 20 und 30. Ihre Zahl liegt nun bei 1500. Es wird also geraume Zeit dauern, bis die DDR-Bürger wunschgemäß im Westen ankommen. Diplomaten rechnen mit mehreren Wochen, falls es bei dieser Regelung bleibt, mit der auch die Polen äußerst zufrieden sind. Ein Sprecher des Außenministeriums in Warschau verwies darauf, dass seine Regierung auf diese Weise alle internationalen Verträge beachte. Welche Breitenwirkung der 1975 mit der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, begonnene Prozess inzwischen bekommen hat, ist unter anderem an der Tatsache abzulesen, dass die KSZE-Staaten seit heute in der bulgarischen Hauptstadt Sofia ein Treffen zum Thema Umweltschutz veranstalten. Dabei kam es erneut auch zu einer Begegnung zwischen Bundesumweltminister Töpfer und seinem Ressortkollegen Reichelt aus der DDR. Hören Sie den Bericht von Joachim Horn. Die Themen, die hier auf dem ersten KSZE-Treffen zum Thema Umweltschutz behandelt werden, sind vorgegeben. Es geht um die Vermeidung bzw. Bekämpfung grenzüberschreitender Industrieunfälle. Es geht auch um gemeinsame Richtlinien, wie mit gefährlichen Chemikalien umzugehen ist. Dafür muss erst einmal eine vernünftige Datenlage geschaffen werden. Nach den Vorstellungen der Bundesregierung sollte man versuchen, in einer internationalen Arbeitsteilung alte und neue Chemikalien mit Blick auf ihre Giftigkeit zu untersuchen, Anlagen so abzusichern, dass sie für die Bevölkerung diesseits und jenseits der Grenzen keine Gefahr darstellen. Das alles wird aber nur möglich sein, wenn Umweltdaten in allen europäischen Ländern nach den gleichen Kriterien erhoben werden, wenn sie ausgetauscht und damit auch öffentlich werden. Bundesumweltminister Töpfer hat heute Nachmittag bei seiner Rede vor dem Plenum angeregt, dass die künftige Umweltagentur der Europäischen Gemeinschaft auch den osteuropäischen Ländern offen stehen sollte. In diesen Staaten ist ein Gutteil der Bewegung in puncto Umweltschutz auf Initiativen aus der Bevölkerung, auf Sorgen und Ängste zurückzuführen, wie sie sich in privaten Umweltinitiativen dokumentieren, sei es nun in der DDR, in Polen, der Sowjetunion oder auch hier in Bulgarien. Die RGW-Staaten tun sich nach wie vor schwer, mit solchen Initiativen umzugehen. Sie werden ins Gefängnis geworfen oder in ihrer Arbeit behindert. Minister Töpfer traf sich heute am späten Nachmittag mit Vertretern der wohl aktivsten bulgarischen Umweltgruppe mit Namen Ekoglasnost. Anschaulich wurde ihm geschildert, wie Behörden versuchen, Informationen über mögliche Umweltgefahren geheim zu halten oder herunterzuspielen. Der neue sowjetische Umweltminister Nikolai Vorontsov rief seine Kollegen, wohl vor allem aus dem eigenen Lager, dazu auf, den Wünschen der Bevölkerung nach Informationen über den Zustand der Umwelt nachzukommen. Als Beleg für die neue Offenheit in seinem Lande überreichte er dem Vorsitzenden der Konferenz das erste Exemplar eines umfassenden Berichtes über den Zustand der Umwelt in der Sowjetunion. Vergleichbares dürfte von den anderen RGW-Staaten kaum zu erwarten sein. Zu sehr scheint man immer noch den Verdacht zu hegen, Offenheit in der Umweltpolitik sei systemgefährdend. Konkrete Zusammenarbeit wird allerdings nicht verweigert. So ist es eines der wichtigen Ziele dieser Konferenz, eine Art Rahmenkonvention zum Schutz grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen auf den Weg zu bringen. Für die Bundesrepublik steht da sicherlich die Frage des Elbschutzes im Vordergrund, aber eine Ost-West-Zusammenarbeit wird auch für den Schutz der Donau angestrebt. Im europäischen Kontext ist aber auch von Bedeutung, welche Schadstoffe zum Beispiel über die Oder in die Ostsee gelangen. Daher waren zwei Gespräche von Minister Töpfer am Rande der Konferenz wichtig, und zwar mit seinem neuen polnischen Amtskollegen Kaminski und vor allem mit seinem DDR-Kollegen Reichelt. Töpfer sagte nach dem Gespräch mit Reichelt, er habe den Eindruck gewonnen, dass die DDR die Umweltzusammenarbeit mit der Bundesrepublik noch intensivieren werde. Konkret will die DDR neue Projekte auf den Gebieten der Luftreinhaltung, aber auch im Gewässerschutz anregen. Auch wenn die DDR in Bewegung geraten ist, so auf den Straßen und in den Medien. An die 150.000 Menschen waren gestern Abend in Leipzig unterwegs, um für gesellschaftliche Reformen und freie Wahlen, für Meinungsfreiheit und Demokratie zu demonstrieren. Reformen à la Hager sind uns zu mager, lautete einer der Kessensprüche auf den erstmals mitgeführten Transparenten. Auch in Dresden, Magdeburg, Plauen und Halle fanden sich Tausende von Menschen vor und in den Kirchen ein, wobei das SED-Blatt Neues Deutschland heute, anders als das DDR-Fernsehen gestern Abend, auch den Demonstranten dafür dankte, dass es zu keinen gewalttätigen Ausschreitungen kam. Zur gleichen Zeit trafen sich in Dresden Bürgervertreter mit Oberbürgermeister Berghofer zu einem weiteren Gespräch über Meinungs- und Pressefreiheit, über die Reise- und Ausreiseproblematik. An die 10.000 Menschen zogen vors Rathaus der Elbmetropole, um Auskunft über die Ergebnisse zu erhalten. Sie wurden per Megafon informiert, was der Oberbürgermeister auf einer Pressekonferenz verkündete, dass die Gespräche nämlich weitergehen und voraussichtlich in Arbeitsgruppen fortgesetzt werden sollen. Das Gespräch heute fand unter komplizierten inhaltlichen Aspekten statt. Das Suchen nach Kompromissen, die im Dialog immer notwendig sind, ist schwierig. Ich denke, beide Seiten werden das noch lernen müssen. Nach wie vor verweigert auch Dresdens Oberbürgermeister Berghofer das Gespräch mit der Oppositionsgruppe Neues Forum. Nach wie vor gilt offenbar die Linie der SED, wonach es für den öffentlichen Dialog genügend Formen und Foren schon gäbe. Zu einer anderen Auffassung ist nach dem Vorsitzenden der Liberaldemokraten Manfred Gerlach jetzt auch der Schriftsteller Stefan Hermlin gelangt, der dem Neuen Forum zunächst distanziert gegenüberstand, weil im Gründungsaufruf von einer Plattform die Rede ist und das Wort Sozialismus fehlt. In einem Interview mit der Westberliner SEW-Zeitung Die Wahrheit plädiert er heute dafür, den Dialog mit den Basisgruppen, also mit dem Neuen Forum vor allem, wie er sagte, zu führen. Wenn man nicht wieder nur einen als Dialog getarnten Monolog wolle, darin sind wir, so Hermlin, nämlich auch Meister gewesen, dann müsse man das tapfer in Angriff nehmen. Und zwar unabhängig davon, ob einem die Leute passten und ob da Ansichten an die Öffentlichkeit kämen, die den Kommunisten vielleicht nicht ganz genehm seien. Unangenehme Wahrheiten für die Kommunisten sind auch heute wieder in einigen Zeitungen nachzulesen. Warum denn nicht über einen Wehrersatzdienst diskutiert werde, fragten Leipziger Lehrlinge nach einem Bericht des Gewerkschaftsblattes Tribüne. Und wo man denn etwas über die Oppositionsgruppen erfahren könne, wollten sie wissen. Unter der Überschrift Fragen ohne Antworten sind nicht nur solche abgedruckt, die fehlende Ersatzteile und schlechtes Kantinenessen beklagen. Vielmehr wird auch gefragt, woher man denn wissen solle, ob die Reisebeschränkungen in die CSSR tatsächlich nur von vorübergehender Dauer seien. Und unmissverständlich wird ein personeller Wechsel angemahnt mit der Frage, wer denn garantiere, dass man den Leuten jetzt vertrauen könne, die einen so enttäuscht hätten. Ähnliches hatte wohl auch der Liberaldemokrat Manfred Gerlach im Sinn, wenn er vor den Kameras des DDR-Fernsehens, ein einmaliger Fall bisher, vor einer Stunde die SED-Politbüro-Erklärung als einen ersten Schritt zum Dialog wertete, dann aber sagte: Es geht um den Dialog für Veränderungen. Es geht um spürbare Veränderungen. Wir sind als LDPD für eine Politik der sinnvollen Kontinuität und der raschen Veränderungen. Es müssen sehr bald, sehr schnell, ja ich möchte sagen morgen und übermorgen, Entscheidungen getroffen werden, die sich spürbar auf das Leben, auf die Lebensverhältnisse aller Bürger auswirken. Morgen oder übermorgen, das lässt darauf schließen, dass in Ost-Berlin wichtige Entscheidungen kurz bevorstehen. Hans-Jürgen Fink zum Gang der Dinge in der DDR. Was sich dort gegenwärtig abspielt, macht vielen Hoffnung, nicht weniger aber sehen die Dinge eher skeptisch, besonders Politiker, die Reformfähigkeit der Obrigkeit in der DDR abwägen. So etwa die Sozialdemokraten, deren Bundestagsfraktion heute eine Sitzung in Berlin abhielt. Eine Pressekonferenz von SPD-Chef Hans-Jochen Vogel besuchte Helga Lentsch für uns. Die Anzeichen für konkrete Veränderungen in der DDR mehren sich. Dies erklärte heute der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel zum Abschluss einer zweitägigen Sitzung seiner Bundestagsfraktion im Berliner Reichstagsgebäude. In einer Rede in New York bot er der Sowjetunion handfeste Hilfe zur Umgestaltung an. Und was die Deutschen angeht, da hat er Wegweiser für eine Deutschlandpolitik aufgestellt. Zu dieser Rede Bakers Gisela Sorge aus Washington. Wir wünschen der Sowjetunion, dass Perestroika Erfolg hat. Und eine deutsche Aussöhnung kann es nur im gesamteuropäischen Rahmen geben. Außenminister James Baker präzisierte die Vorstellungen einer neuen amerikanischen Europapolitik. Gegenüber der Sowjetunion ließ er neues Vertrauen und mehr Offenheit erkennen. Und wie sich Washington eine Klärung der deutschen Frage vorstellt, das beschrieb der amerikanische Außenminister mit den Worten: Aussöhnung durch Selbstbestimmung, doch dies könne nur in Frieden und Freiheit erreicht werden. Der Chef des State Department, der bisher mit öffentlichen Auftritten und Grundsatzerklärungen in seiner neunmonatigen Amtszeit sehr zurückhaltend war, erläuterte nun aber vor der Außenpolitischen Vereinigung in New York die Grundzüge der amerikanischen Europapolitik im Lichte der jüngsten osteuropäischen Veränderungen. Und dabei zeigte sich, dass in der amerikanischen Europapolitik einiges in Fluss gekommen ist. Dies gilt insbesondere für das amerikanische Verhältnis zur Sowjetunion, das weniger kritisch und nun positiver, dank der Reformen Gorbatschows, gesehen wird. Und auch in der deutschen Frage setzte Baker Akzente, die für mehr Klarheit sorgen sollten. Mit dem Begriff Wiedervereinigung geht der amerikanische Außenminister neuerdings sehr sorgsam um. Die Vokabel kam in seiner Rede im Gegensatz zu früheren Äußerungen nun gar nicht mehr vor, weil Baker offensichtlich klar geworden ist, dass sie zu Missverständnissen führen kann. Ein vereintes Deutschland kann es nach Bakers Meinung jedenfalls nur in der Gestalt eines Volkes geben, das in die Gemeinschaft demokratischer europäischer Nationen integriert ist. Diese Auffassung deckt sich auch mit der Bonner Linie und Baker hielt dazu weiter fest, dass eine Normalisierung in den deutsch-deutschen Beziehungen nur auf der Grundlage westlicher Werte geschehen könne. Diesem Ziel sieht Baker auch die Politik der NATO verpflichtet. Selbstbestimmung, europäischer Prozess, demokratische Werte, das sind also die Elemente, die Baker als Antwort für die deutsche Frage nennt, ohne allerdings einen Zeitrahmen zu setzen. Weitergehende Vorstellungen entwickelte Baker aber für das amerikanisch-sowjetische Verhältnis. Erstmal sprach der amerikanische Außenminister nun davon, dass Perestroika auch den Interessen der USA entspreche. Denn die Sowjetunion stelle sich damit den Veränderungen in der Welt und auf der Basis von Glasnost und Perestroika kann sich Baker daher auch vorteilhaftere Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten vorstellen. So entgegenkommend war Washington bisher nicht gewesen. Noch vor kurzem hatten Bakers Stellvertreter Eagleburger und Pentagon-Chef Cheney davon gesprochen, die USA seien nicht dazu da, um Perestroika zu stützen. Nun beschreibt Baker hingegen die Möglichkeit, dass dank dieses Reformkurses in Moskau bei der Rüstungskontrolle, regionalen Krisenherden und Europa mehr Punkte der Übereinstimmung zwischen den beiden Weltmächten möglich seien. Baker ist zwar mit der Militärpolitik der Sowjetunion gegenüber der Dritten Welt nach den vielen Ankündigungen nicht zufrieden, sieht aber im europäischen Abrüstungsprozess Fortschritte und hofft daher, auf dieser Basis zu einer Überwindung der europäischen Teilung zu kommen. Polen wäre das Modell, das Baker zur Nachahmung empfiehlt. Washington nimmt Gorbatschow heute als Reformer ernst. Das macht die Baker-Rede deutlich. Altbundeskanzler Willy Brandt hat seit gestern einen Ehrendoktorhut mehr. Die Moskauer Staatsuniversität ehrte den früheren Vorsitzenden der SPD in einer bewegenden Feierstunde. Heute war Willy Brandt im Kreml zu Gast. Dort hat ihn Präsident Michail Gorbatschow zu einem Gespräch empfangen. Von einer Pressekonferenz Brandts danach der Bericht von Hans-Peter Riese. Es wäre wohl Angabe seinerseits, wenn er den Eindruck erwecken würde, er sei von Generalsekretär Gorbatschow in ein Gespräch über personelle Veränderungen in der SED-Führung einbezogen worden. So vorsichtig äußerte sich heute Nachmittag Willy Brandt in Moskau, nachdem er mit Michail Gorbatschow eine Stunde lang unter vier Augen gesprochen hatte. Natürlich hat dabei das Thema DDR eine Rolle gespielt, das wollte Brandt auch nicht leugnen. Aber seine Auskünfte blieben äußerst zurückhaltend. Es käme alles darauf an, jetzt den angestauten Reformbedarf in der DDR richtig zu behandeln, und zwar ohne unzweckmäßige Störungen von außen, sagte Brandt, der aber einräumte, dass in der Bewertung der Sache die Positionen des Generalsekretärs nicht weit von seinen eigenen entfernt sind. Gestern hatten in der Moskauer Universität Gaststudenten aus der DDR Brandt unter anderem gefragt, was er an der Stelle Erich Honeckers nun tun würde. Wie gestern stellte Brandt auch heute vor der deutschen Presse in Moskau klar, dass die notwendigen politischen Veränderungen in der DDR nur dort selbst entschieden werden könnten, und zwar von den Daheimgebliebenen, wie er ausdrücklich sagte. Damit plädierte Brandt erneut in vorsichtiger, aber deutlicher Form für ein Verbleiben der Bürger in der DDR und für eine stärkere Einbeziehung der beiden deutschen Staaten in einen Prozess des zusammenwachsenden Europas. Für diese Bemerkungen hatte er gestern in der Universität spontanen Beifall erhalten. Ausdrücklich bezog sich Brandt heute auf die gestrige Demonstration in Leipzig und hob hervor, das Verhalten beider Seiten, also sowohl der Demonstranten als auch derjenigen, die für die Sicherheit verantwortlich gewesen seien, fände er so wörtlich beeindruckend. Brandt hatte vor seiner Reise nach Moskau mit Bundeskanzler Kohl gesprochen und wird diesem von seinen Gesprächseindrücken berichten. Zwischendurch, so sein Eindruck, hat es auch einen telefonischen Kontakt zwischen Generalsekretär Gorbatschow und dem Bundeskanzler gegeben. Zum Inhalt dieses Gespräches machte Brandt allerdings keine Angaben. In dem Delegationsgespräch, an dem auf sowjetischer Seite außer Gorbatschow die beiden Politbüromitglieder Medvedev und Jakowlew, auf Seiten Brandt, Gerhard Schröder, Egon Bahr und Hans Koschnick teilnahmen, wurde auch das Thema der offiziellen Kontakte der Sozialistischen Internationale und der KPdSU besprochen.